In a box made of bricks. Got that nine, got that nine, got that nine, nine. Tough and coming, we don't get no fuck. Give me my man and you know we gon' fuck. Give me a Glock and you know it's they tough. So when niggas they see me, they shit out of luck. Kick in your door and we run in your crib. Give me your bread and sacrifice your kid. Better go operate, give me your money. Your punk, your kid head on bitch, you like a lid. Old dad creep in a box made of bricks. Got that nine, got that nine, got that nine. Du kommst in einen Sack, er ist geschnitzt aus edelem Holz. Doch verdammt, was ich schraube das Kruzifixkreuz dir in deinen Kopf. Und danach wird mit der Neuner deine Fresse dir gestopft. Bis das Blut zu Boden tropft, wird auf dich eingeschlagen. Und ich nehme all dein Geld plus dein Hab und Gut. Für einen kurzen Moment erschaffe ich eine bessere Welt und fülle meinen Magen, denn ich hab niemals genug. Auf der hohen Karte, so wie du. Du bist zu reich, doch alles was besetzt, es wird bald mein. In deiner Botzenvilla steig ich nachts durch das Fenster. Du bist Politiker, zertifizierter Gangster. Old Dad Creek in a box made of bricks. Got that nine, got that nine, got that nine, got that nine. If they come in, we don't get no fuck. Give me my man and you know we gon' fuck. Give me a Glock and you know it's they tussle. When niggas they see me, they shit out of luck. You live your shits durch das Gesetz. Mit einem Sitz im Europaparlament macht ihr eure Taschen fett durch hart verdientes Steuergeld. Ich heiße nicht Robin, doch komme aus der Hood. Badasse Tribes sind alle geistig kaputt. Wir lagern die Mäuse in einer abgelegenen Gruft. Wie viele tausend Leute denken so wie ich? Doch keiner, der sich traut und mal die Wahrheit ausspricht. Denn wenige regieren, doch viele werden regiert. Es dreht sich um das Wort im Wort und die Wurzel lautet Gier. Ich habe probiert, all das zu ignorieren. Doch das Leben wird zu teuer, um weiter Geduld zu investieren. Old Dad Creek in a box made of bricks. Got that nine, got that nine, got that nine, got that nine. Coming, we don't get no food.